Weißt du, ich bin nicht dreist genug, jemals zu glauben, ich weiß genug. Doch ich brauch keine Bibliothek, denn mir reichen ein paar Bücher, nicht selten das eine Buch. Ich kenn meine Weltanschauung gut, denn sie lebt in mir und ich weiß, was ich tu. Schreien nicht Peace durchs Megafon, nein, ich erreiche den Frieden durch Meditation. Meine Medikation ist das seelische Wohl, denn ich lerne für immer und strebe danach, mir die nie zu erreichende Perfektion durch ewiges Training zu holen. Mein Ausgleich haut rein, nur er bringt mich seit je in die Spur. Der Widerstand lebt zwischen Hanslebänken und nationalistischer Literatur. Ob schmal oder breit gebaut, ob nicht der hellste oder scheiße schlau. Handel wie sie und werd später einmal wie hellenische Helden in Stein gehauen. Geh durch Zeit und Raum wie ein Astronaut. Ich gebe der Form eine weiße Haut. Steiger die Intensität und vernichte mich richtig, bis endlich das Eisen raucht. Einmal eingetaucht bist du wie vernarrt vom Stil dieser Lebensart. Ich bin weit vom Pumpen und habe mir damit grad wieder einmal ein Papier gespart. Man kann sie nicht trennen wie die Beat vom Part. Körper und Geist sind ein Liebespaar. Tief unter der Brust das Ideal. Plus Muskulatur wie von lieben Stahl. Sie sind eine Einheit. Sie sind eins. Mein Körper, mein Geist. Immer für Aktion bereit. Sie sind eins. Mein Körper, mein Geist. Sie sind eine Einheit. Sie sind eins. Mein Körper, mein Geist. Immer für Aktion bereit. Sie sind eins. Mein Körper, mein Geist. Während du auf hartem Boden stehst, doch härter als der Untergrund ist erst dein Wille, der zerschlägt. All deine Angst, die an dir hing, so wie ein Säufer an der Flasche. Nur so baust du der Gesundheit deines Geistes eine Gasse. Egal ob mit rauen Bandagen oder mit einer eisernen Faust, du schlägst dich selbst aus dem Stein an den Käfig heraus, der deine Weitsicht nur verbaut. Nur doch, wenn du mal wieder zu Boden gehst, suchtest du dennoch sofort wieder auf. Der mal zu Boden gehen und wieder aufzustehen, bestimmt dem Kampf namens Leben den Lauf. Der dich führt auf deinem Lebensweg durch Wald und fällt deiner Heimat zum Gipfel empor. Ohne der Krieger steht, der auch in dir erwähnt, der auch schon manche Schlacht hatte verloren. Doch Verlierer ist auch lernen, sich selbst zu bewähren, denn du weißt, du lernst für den Erfolg. Bis am Ende des Kampfes als Krieger und Sieger, du stehst voller Ehre und Stolz. Stolz, Stolz, Stolz. Sie sind eine Einheit. Sie sind eins. Mein Körper, mein Geist. Immer für Aktion bereit. Sie sind eins. Mein Körper, mein Geist. Sie sind eine Einheit. Sie sind eins. Mein Körper, mein Geist. Immer für Aktion bereit. Sie sind eins. Mein Körper, mein Geist. Für Körper und Geist. Für Körper und Geist. Für Körper und Geist. Für deinen Körper und deinen Geist.